Hören Sie das Alphabet noch einmal und sprechen Sie in den Pausen nach. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Ä. Ö. Ü.